Ü5 Textkaraoke. Entschuldigung, wo geht es zur Deutschen Bank? Also geradeaus und an der nächsten Kreuzung links? Ach so, an der nächsten Kreuzung rechts. Vielen Dank. Ist es weit? Danke, auf Wiedersehen.